Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute Hörspiel. 1952 schrieb Gottfried Benn das Gesprächsspiel »Die Stimme hinter dem Vorhang«. Wir senden eine historische Produktion des Südwestfunks aus dem Jahr 1955. Weiche hinter deinen Vorhang, großer Vater. Es ist besser, man sieht sich nicht ins Auge. Dort kannst du deine Pfeife schmauchen oder deinen Bart streicheln, auch ein Nickerchen machen, wenn es dich langweilt. Und ich persönlich rede gerne gegen eine Wand. Sie ist der natürliche Zuhörer. Wenn du dich bemerkbar machen willst, Leute, ich habe dir zwei Glocken hingestellt, verschieden abgestuft. Die hellere heißt schneller, nicht so viel Details. Die sonore etwas langsamer, mehr Vertiefung. Läutest du beide, will es sagen, du streifst das Kosmische. Finde nicht etwa heim. Ich beginne, Silla. Ich bin Alfred, dein Erstgeborener. Du nanntest uns nach dem Alphabet. Berthold ist noch nicht da, kommt später. Er weiß noch nicht, was er vortragen soll. Was sich gerade nach vorne drängt, es geht alles durcheinander. Das Programm lautet: Was sagt der Erzeuger zu seinen Söhnen und Töchtern heutzutage? Erzeugungsjahre liegen zwischen 30 und 60 Jahren zurück. Etwas frisiert wird die Sache ja werden, aber man soll ja auch kein Kauderwelsch reden. Ich persönlich befinde mich in der besonderen Lage, dass ich das, was ich aussprechen möchte und aussprechen könnte, nicht mehr aussprechen mag. Also von vornherein ein Kompromiss. Entweder nämlich wälzt sich die Sache von selber weiter, dann braucht man nicht zu reden. Oder sie muss gestoßen werden und dann möchte nicht ich es sein, der es täte. Wenn in allem das Heilige ist, müssen wir es suchen. Wenn es große Gebote gibt, müssen wir uns fragen, wie wir dazu stehen. Wenn es Rufe aus fernen Welten gibt, müssen wir uns bemühen, sie zu erlauschen. Müssen und ferne Welten, spricht schon der Versucher? Im Augenblick beschäftigen mich die Fehltritte in glücklichen Ehen. Treue ist ein so ungeheuer innerer Prozess, dass man ihn überhaupt nicht lehren oder verkünden kann. Für die Praxis gilt meine Maxime, gute Regie ist besser als Treue. Den Partner schonen, nicht merken lassen, kein Wirklichkeitsfanatismus an dieser Stelle. Aber wenn es nun mit einem durchgeht, hallo, da kommt ja Zilli, C wie Cherie, also Nummer 3. Zilli, kann eine Frau zwei Männer lieben? Das kann sie unbedingt. Aber wenn sie den einen wirklich liebt, mit ihm verschmilzt, Wachs in seiner Hand ist, kann sie dann noch einen anderen lieben? Das kann sie unbedingt. Wie macht sie das? Vielleicht ist der eine alt und der andere jung. Vielleicht ist der eine ein Gott und der andere ein Mensch. Sie wird sich immer ungeheuer geschmeichelt fühlen, wenn der Gott sie begattet. Aber sie wird immer mit dem anderen gehen. Es ist ausgeschlossen, für einen Mann auf Liebe zu rechnen, wenn er nicht über gewisse Banalitäten verfügt. Vor allem muss er immer da sein. Und die Götter haben so viel Aufsichtsratposten. Gott weiß, wo alles. Wenn in allem das Heilige ist, wird es auch in der Sinnlichkeit sein. Kannst du dir einen Prokuristen oder einen Abgeordneten sinnlich vorstellen? Das Wort stammt aus dem Zeitalter der Aphrodite. Keinen Historismus. Konkrete Beispiele. Bitte. Beispiel 1. Ich bin der Mann über 60 Jahre. Denken Sie, dass ich mir die letzten Monate von meiner Frau verkümmern lasse? Nette Person, aber hier geht's um Weiterungen. Wenn es zu Ende geht, muss man in den Rinnstein kriechen, dann fällt man nicht mehr tief. Was kann denn noch passieren? Ehescheidung? Delirium? Kindbettfieber scheidet sowieso aus. Der Tod ist eine solche infame Sache, wer einem das anzubieten wagt als Ausklangsfülle, der hat einen schiefen Taktstock. Einwandfrei, was der Mann sagt, Zilli. Was meinst du? Erst mal weiterhören. Und mit welchen Kalibern hat man diese 60 Jahre verbracht? Gehen Sie doch bloß mal durch die Straßen. Was für ein Affentheater. Die Restaurateure stehen vor der Tür und möchten, dass die Vorübergehenden Durst und Hunger haben. Die Zahnärzte, dass die Pulpa eitert. Die Schuhfabrikanten, dass das Oberleder platzt. Die Geistlichen, dass die Hölle deutlicher hervortritt. Die Juristen schreien nach Mord. Alle schreien nach Rollen. Großen, abendfüllenden. Mit Erträgnissen und Lorbeerähnlichem. Keiner kann in Ruhe sagen, ihr könnt mir alle. Oder wie Tarot es ausdrückt, wirke durch dein Wesen. Dabei sind das alle keine niederziehenden Menschen, eher entgegenkommende Leute, Naturliebhaber. Sie möchten einen Königssee mit steilen Felsenwänden. Da liegt was drin. Mit sowas haben sie die Jahre verbracht. Gesichter, Gesichter. Sehe ich da einen Herrn ins Lokal kommen, hat ein wunderbares Kaschnee, gesteppte Handschuhe, zieht alles so aufmerksam aus, glättet es förmlich alles an die Haken, als ob es die Epoche halten würde, sitzt dann auch so selbstgefällig da, der Mond wird offenbar für ihn aufs Spalier gezogen. Ein Konglomerat, das Ganze. Zähne raus, Mandeln raus, Blinddarm raus, Gebärmutter raus. Geprägte Form, die prophylaktisch sich zerstückelt. Nach meiner Meinung sind das alles Schrottdiebe. Buntmetallkaschuben gehen auf die Toilette, montieren die Pissoirs in den Rucksack. Aber nun der fromme Mensch, der alles abründet, wohl ihm zu einem sinnvollen Erlebnis. Ist denn das der fromme Mensch? Nein, er ist nur der Beschränkte. Abwarten! Also, nun haben diese Wesen Gesichter. Tragen sie vor sich her durch die Anlagen in der Wohnstube auf Reisen. Fronten sind das. Gierig, zerfetzt, grau von Nichtgelingen und Notdurft. Und da wissen sie ein Gesicht, das sie nahe haben möchten, trinken möchten. Ein einziges Gesicht, ein bestimmtes Gesicht. Meinen sie, dass ich mich davon abhalten lassen würde, zu ihm zu gehen? Wenn das Heilige in allem ist... Ich habe das letzte mit angehört. Berthold, mein Name. Aber wie wäre es, wenn Sie mal mit Ihrer Frau sprechen? Vielleicht ist sie gar nicht so beschränkt, wie Sie denken. Ich fürchte, dann verlöre das Ganze seine Spannung. Aber wissen Sie, Sie haben unter uns gesagt auch ein Gesicht. Ist nicht auch das Heilige nur eine Abstraktion mit Orgelbässen? Darüber später. Vater! Berthold, deine Beispiele. Bitte. Beispiel 2. Ich bin der Pensionär. Reichsversorgungsgesetz. Nicht viel, aber hinreichend für ein schönes Drohnenleben. Beginnt der Tag mit Regen, da kannst du zu Hause bleiben. Beginnt der Tag mit Sonne, man setzt sich auf die Bank. Heute schuppert man richtig durch die Tage. Da ein Blick hin, dort ein Blick hin. Und man fragt sich, welches ist nun die Bestimmung des Menschen? Fahrten wie Odysseus, 7 Jahre Kalypso, mit Circe in der Hängematte, Nausikaa ins Auge geblickt oder das Polareis beklopft Finanzen? Und Beispiel 3. Ich bin die Inhaberin eines Salons. Sie verstehen schon. Nicht, als ob ich unsittlich wäre, aber die Herren haben bestimmte Wünsche und man hat alle Hände voll zu tun, dass alles klappt. Abends ist man wahrhaftig aus dem Wasser gezogen. Im Wesentlichen Vormittagsbetrieb. Ein Sprung vom Büro oder vom Lieferwagen. Bitte etwas entfernt parken. Die meisten sind einfach. Aber dann kommt einer und will die Schülersituation mit Langschäftern und Rohrstock. Witterung, meine Damen. Einige Herren wünschen als Einleitung gebildete Unterhaltung, Meran oder so. Ich meine dazu... Wenn eine Frau klug ist, ist das ganz schön, aber wenn sie es nicht ist, ist das für das Spiel ebenso unbeachtlich, als wenn ein Geiger heiser ist. Einige Herren kommen morgens früh um 8. Das hängt wohl mit ihren geschäftlichen Konstellationen zusammen. So erlebt man das Auf und Ab von Handel und Industrie. Last not least, Beispiel 4. Ich bin der Hauswirt. Nichts für ungut. Ein Mietshaus, heil durch den Krieg gerettet und eine elegante Villa mit Grundstück desgleichen, letztere dann gut verkauft. Blödes Mieterpack, immer im Keller gesessen, Posten aufgestellt, die Brandbomben gelöscht. Unser eins konnte sich in gesundheitlich günstigeren Gegenden aufhalten. Jetzt wollen die Kakerlaken warm Wasser und sogar die Untermieter. Könnte ihnen passen, sich in meinen Heizströmen leiblich zu reinigen, müsste drei Rohre reparieren. Und mein neues Landhaus in Düsseldorf? Im Zimmer, wo ich die Querulanten empfange, ein zerrissener Sessel. Nehmen Sie Platz, Vorsicht, da sehen Sie, wie ich alles für Sie opfere. Aber wenn Sie frech werden, regnet durch und so weiter, auftreten. Er hat noch nie die Furchtsamen beglückt, der alte Gott. Jeden Abend bete ich im Sinne Demels, gib sie mir die Mietserhöhung. Ganz nette Typen. Am freiesten der Pensionär. Das mit Zirze in der Hängematte will ich nachlesen. Und in allem ist das Heilige. Das muss man sich merken. Alles, was geworden ist, Pyramiden, Märtyrer, Dome, Präludien, ist auch in ihnen. Wie reimt sich das zusammen? Eine große Verwobenheit muss irgendwo bestehen. Für eine Weile ist alles zu Ende und nach einer Weile ist alles wieder da. Man kann nicht aufhören und man kann nicht anfangen. Im Winter beginnt etwas anderes als im Sommer. Im Sommer dringt etwas Intensiveres durch alle Ritzen, im Winter weniger. Aber immer haben wir den Sack überm Kopf und tasten uns höchstens weiter. Bertrand? Man weiß aber auch zu wenig. Erfuhr ich doch erst in meinem 50. Lebensjahr etwas über Mausefallen. Die müssen different behandelt werden. Für Feldmäuse, die gegen menschliche Witterung sehr empfindlich sind, müssen sie nach erfolgreicher Benutzung ausgekocht werden. Während die kleine Hausmaus und die große Brandmaus als echte Haustiere das nicht verlangen. Enorme Erfahrungen stehen dahinter bei Mensch und Maus. Beobachtungen, Vergleiche, Maßnahmen und Instinkte. Eine Welt für sich. Und sie war mir fremd geblieben. Auch mit den inneren Dingen steht es so. Ah, Donat. Haben Sie schon einmal erlebt, wie aus schwachen, fast geringgeschätzten Menschen Ihnen eine große Kraft erblüht? Sie sind verbandelt mit einer Kellnerin, bedient Gäste, unfreie Persönlichkeit. Es entstehen Krisen, Spaltungen, Doppelzüngigkeiten, ja Zusammenbrüche. Und plötzlich nehmen Sie aus dieser unfertigen Hand, die Tische deckt, Geschirr ranträgt, Gläser vorsetzt, eine wirkliche Wärme, einen Zustrom entgegen und sie kommen weiter. Und dies sich ausbreiten von zarten Dingen. 1730 wurde die Kamelie aus Japan eingeführt. Was für Frühlingszeiten eine Blume eingeführt. Jetzt gibt es die Kameliendame, die jeder kennt. Manchmal versinke ich in Kamelien, ihrem Namen, im Süden, im Freien. Der Strauch im Topf, den man nicht anrühren darf. Plötzlich fällt die Blüte ab, schlägt hart herunter. Man hört es. Ein Traum dahin. Ich breche zusammen. Zart, zarter, am zartesten. Keine weichen Stellen. Um noch mal von mir zu reden. Beispiel 1. Alles vergeudet. Die Kraft zu Ende. Aber noch einmal dies Gesicht, das ich erwähnte, versinken sehen. Sie schließt die Augen, sein Innerstes von sich schleudern, glühend und heimlich. Und in der Nähe die Wärme und die Klarheit und das Glück. Sie lieben vielleicht ihre Frau, aber wenn sie bei der anderen sind, werden sie von ihr hingerissen. Und wenn Sie allein sind, denken Sie an keine von beiden. Vielleicht kann ich Ihnen in aller Demut dienen. Sagen Sie mir Ihren Typ, die Stimmung dieses Gesichts, sein Drum und Dran, Rot, Blond oder Pfeffer und Salz und der Nacken, der Nacken. Sie rühren da an ein seltsames Problem. Der Körper ist es nicht, der Geist noch weniger. Eine meiner größten Leidenschaften hat nie den Namen Nietzsche gehört. Und ich bin ein Spatengehirn. Ich grabe um. Ich habe die schönsten, die klügsten, die zauberhaftesten Frauen gesehen und blieb doch bei ihnen nicht bis zum Ende. Aber auch Minderwertiges verliert in diesem Zusammenhang seinen Sinn und bekommt andere Gewichte. Was ist also das Ganze? Ein Anfall? Ein Vorfall? Ein Zufall? Ein Unfall. Ja, dann müsste es dagegen Versicherungen geben. Mein Salon ist eine Versicherung. Und bei bürgerlichen Preisen. Wollen wir die Arien singen? Noch einmal so sein wie früher. Unverantwortlich und nicht das Ende wissen. Das Fleisch fühlen, Durst, Zärtlichkeit, erobern, verlieren, hinüberlangen in jenes andere. In was? Abends dasitzen, in den Schlund der Nacht sehen, er verengert sich, aber am Grunde sind Blumen, es duftet herauf, kurz und zitternd. Dahinter natürlich die Verwesung. Dann ist es ganz dunkel und du weißt wieder dein Teil, wirfst dein Geld hin und gehst. Früh stehen Hortensien vor dem Fenster der Badestube, rosa Köpfe, eine äußerst lautlose Blume. Es ist die Morgenröte, die mich in ihnen begrüßt. Manchmal kam schon eine Melodie aus einem der Häuser, teilweise sogar schon ganz orgiastisch. Oder es ist tropisch. Die Luft befeuchtet ihnen die Haut, die Getränke die Gewebe. Dieser Dunst, immer führte meine Gedanken zu Frühzeiten, vor Farnblätter und Bildungen von Flözen. Am Nebentisch wiederum drängen sich Salatplatte und Coca-Cola ins Auge. So ergänzt sich das Leben und versucht ein Gesamtbild. Aber immer gleitet man von allen Dingen nach vorwärts, nach rückwärts, in eine unpersönliche Ferne. Das Augenblickliche und nichts halten können. Herumsehen und alles läuft weiter. Sie lieben eine Frau. Sie sind bei ihr, sie lieben sie wirklich, nichts als sie beide, keine Welt, nur die Nacht und die Worte zwischen ihnen beiden. Diese Worte von Gott weiß woher. Die ersten Worte wie aus Eden, die letzten Worte, die sowohl binden wie zerstören. Ich sagte, keine Welt ist da, nur sie beide. Aber wo das Kissen aufhört, was schlägt sie da ins Auge? Ich frage sie. Ich will nichts sagen. Wieso beide Glocken? Wieso kosmisch? Das verstehe ich nicht. Pardon. Ich war eingeschlafen und warf sie auf die Erde. Sie sehen durch eine Balkontür über Geranien in die Nacht. Nun fächert sie sich vor ihrem Tiefblick. Oben die weißen Nächte Stockholms. In Sevilla tanzen sie Fandango, die Rose im Haar. Alles wie immer, kein Wechsel in den Breiten. Wie viel lange Dinge gibt es? Nur bei Ihnen ist es sicher, dass Sie den Rauch nicht unbegrenzt durch die Nase blasen werden. Mit beschränkten Mitteln, ohne Natur, wohnen Sie in einem Stadtteil, der an Sommersonntagen öde daliegt. Müssen Sie sich dann noch eingestehen, dass selbst solche Sommersonntage nur noch wenige sein werden, entsteht ein Druck. Dann fahren Sie hoch, begeben sich an einen der schönen Seen, überfüllt. Aber Wasser und Segel und Dunst. Schöne Stunden. Freie und ermüdend. Aber eben Stunden. Doch das Ganze, woran halten Sie sich da? Oder Sie streichen an einer Terrasse vorbei. Alles besetzt. Die Gesichter der Damen geben sich hin an die Nacht, an den Mann, an die Liebe. Die Fazies der Herren ist geschmeidig und imposant. Weich, diese Gesichter der Damen. Schmerzlich. Gebeugt und süß dem Schicksal entgegen. So verlaufen die Nächte. Gläubigkeit, Liebe, Schmerzbereitschaft aus einem großen Gefühl, dann verfällt es. Sei es aus Zeitvergänglichkeit oder frühem Betrug. Ihr seid ja blöd. Sprecht mal über mein braunes Kostüm. Kann ich den Mantel noch tragen oder sieht der Rock vor? Und dann die neuen Muffen. Alles andere kommt von selbst. Wir machen ja gar keine Schwierigkeiten. Zum Ansehen ist manches zu schön. Und zum Ausdeuten manches zu wenig. Es besteht ein leidvolles Dilemma zwischen Blick und Hirngespinst. Oder der Mond steht sonderbar am Himmel, im Verwelken, aber noch groß. Über allen Straßen sein riesiges Oval. Es mahnt sie an Stürme, Welken, an Enden und verdunkelte Stunden. Dort möchten sie helfen und Glück bringen. Aber dann verletzen sie ihr Inneres, das auf Berauschung und eigenes Entzücken zielt. Auf Gestaltung und auf Vollendung. Gezwungen zu einem Wort des Mitleids, zu unrechter Zeit an einen anderen, zerstören sie alles. Und die Leere ist wieder da. Diese unbegreifliche Schwachheit über allem. Diese Welt der Güte einerseits und andererseits etwas, das unberührbar bleiben möchte. Großer Vater, sagen Sie ein Wort. Was soll denn sein? Oder gewisse Herbstabende. Nebel und dahinter etwas Goldgelb, Eine Brücke verliert sich und verschleiert ihre Bögen. Tritt zurück, sagt die eine Stimme. Mache dich weit für die Verluste. Behalte dich, sagt die andere. Führe über alles weiter deinen sammelnden Blick. Lassen Sie mich mitsingen. Da ist eine Tanzfläche, ein weiches Paar. Die Füße gehen konform. In der Mitte züngeln sie umeinander. Oben bereits Vermischung. Er singt den Text mit in ihren Mund. Der Mund hat weiße Zähne. Er lässt sie unter seinen Armen durchtanzen. Das ist süßer als Orgasmus. Wenn das nicht sinnlich ist. Beispiel 1. Was sind Sie vom Beruf? Obsthändler. Saure Trauben und Pferdeäpfel. Die große Verwobenheit. So soll es sein. Großer Vater, ich, Emil, bringe dir eine Sonntagszeitung. Der Tag des Herrn ist untergebracht, wenn du durch bist. Diese Sonntagszeitungen sind enorm. Sie orientieren dich über das kleine und das große Licht. Sie werden den 7 Schöpfungstagen gerecht auf nur 36 Seiten. Wir bedürfen der Inhalte, wenn wir weiter wollen. Nur aus Produktivität regeneriert sich das Formwollende nicht. Es bedarf der Stoffe. Viele Jahre lebt der Künstler gleichmäßig, gleichgültig, still dahin und schöpft aus seinen Beständen. Aber dann können nur Erschütterungen ihn weiterführen, Eindrücke, reiches Wissen und Berichte. Hier sind sie. Großartig angeboten, belehrend und gefällig. Ergreife in die Fundgrube. Bereichere sich am Detail und walte seiner Gesichte. Beginnen wir mit Seite 1. Dabei kommt einem der Gedanke, als ob der Mensch so angelegt ist, dass bei ihm alles schief geht. Er kann die Kriege nicht verhindern. Er kann keine gerechte soziale Ordnung einführen. Und wenn er zu denken anfängt, wird es tragisch. Seite 1 ohne mich. Kannst du nicht gleich mit Frauenleben anfangen? Vorigen Sonntag war etwas mit Charlotte Buff. Beamtenehe und jetzt ein verwahrlostes Grab. Sehr schmerzlich. Hast du nicht sowas? Modefarben in Paris 1792, Altflohfarben, Fliegensteißfarben, Pariser Straßenschmutzfarben. Kommt noch alles. Zilli, sei ruhig. Also Seite 1. Es sind wieder verschiedene Noten ausgetauscht. Und verschiedene Rate hielten Vollsitzung ab. Das muss natürlich so sein. Die Bedeutung gewisser Meerengen steht außer Zweifel. Und die Geschichte verlangt. Emil, ich finde deine Art ganz unangebracht. Die Masse hat immer recht. Die Presse hat immer recht. Wie sollen denn die Annoncen unter die Leute kommen, wenn nicht vorher sowas steht? Außerdem hat der heutige Mensch ein genauso echtes Bedürfnis nach Meinungen und Stellungnahmen wie der frühere nach Riten. Der Nachrichtenaustausch ist der heutige Kosmos der weißen Erde. Sehr wahr, Papa. Gehen wir nun auf Seite 3 über, zu den Kongressen. Die Tagung stand unter dem Thema über die Grausamkeit von Märchen. Gestützt auf bittere reale Grausamkeitserlebnisse gab der Redner eine erschreckende Statistik der Grimmschen Märchengräuel, deren Eliminierung erforderte. Frau K., die wohlbedeutendste heutige Expertin der Märchenliteratur, konnte Deutungen geben, die aus historisch-psychologischer Sicht heraus die Frage erhellten. Die tiefe Kinderangst vor Stiefmutter und schwarzem Mann. Weißt du was davon? Ich kann mich an nichts erinnern. Halt doch den Mund, hier sprechen Experten. Weiter. Die anwesenden Psychologen Professor T. und Dozent Dr. Z. wiesen auf das irreale Element hin. Wieso irreal? Ich denke, man will ja was kurieren. Aber es gab auch beglückende Berichte, auch beglückende Mitteilungen, auch beglückende Hoffnungen. Die Bundesbahn und der Pennclub sind an der Arbeit. Und das sind wohl Kräfte. Vor allem trat Schneewittchen in ihrer ganzen Grausamkeit hervor. Ortega y Gasset hatte sich auch dazu geäußert. Wir stehen hier offenbar vor der Frage der Prophylaxe. Prophylaxe von wem, für wen, gegen was, aus welcher Stellung, in welche Richtung. Hier nähert sich ein Krisenpunkt. Aber erst die Annoncen. Ich liebe die Annoncen für kleine Leute. Wir sind alle kleine Leute. Dazu muss ich die Lupe nehmen. Ich trage, wo ich gehe, stets eine Uhr von Knack bei mir. Das spielt auf Löwe an. Löwes Balladen setzt viel voraus. Kikeriki, Huhn und Hahn suchen alte Porzellane. Porzellanbesonderheiten mit plastischen Blüten. 11 Uhr und noch kein zweites Frühstück. Für mich brauchst du nicht weiterzulesen. Eine Zeitung ist wie die andere. Man kennt das doch alles. Man schüttelt sich das schon aus dem Ärmel. Es ist eine große Kartei, in der alles drinsteht. Zugegeben. Aber mit dem Reden ist es doch noch viel schlimmer. Unter weiteren Gesichtspunkten, da kann die Jugend nicht mehr mit dem Alter reden. Dort ist Trieb, hier Erfahrung. Und wenn das Körperliche nicht mehr so drängt, kommen andere Resultate. Es kann der Religiöse mit dem Weltkind nicht reden. Wenn das Geschenk des Glaubens nicht zuteil ward, der denkt flächig und linear. Es kann die Mutter mit der Tochter nicht reden, denn die Tochter verschweigt ihre Genüsse und ihre Scham. Es kann der Künstler mit dem Politiker nicht reden, der Letztere ist jetzig und der andere ist akronisch. Kurz, Tohu Wabohu. Aber keiner will es wissen. Eine große Umlage, aber keiner will sie zahlen. Ich sah von einem Hotelfenster auf hohe Bäume. Ein Glückszufall hatte mich in dieses Haus geführt. Barcarole-Wipfel, darunter die kanadische Quitte, die ein Kapitän vor 100 Jahren hier eingeführt hat. Blaue Wogen und Sterne und das Hereinrauschen der Nacht. Ich dachte an meine Sünden. Welches ist der Maßstab für Sünden? Auf meinem Tisch lag eine Sonntagszeitung. Darin hatte ich Goethes Wort aus seinem 80. Jahr gefunden. Es gehört Mut zum Glück. Habe diesen Mut. Nicht also zur Trauer, zur Entsagung, zur Askese gehört Mut? Zum Glück? Aber sagt der alte Herr, was Glück ist? Meine Glücke, wenn ich genau bin, waren alle mit Verbrechen verkuppelt. Ehebruch, Rausch, Treulosigkeit, Elternhass, Falschheit, doppelte Moral. Auch fiel mir die Wendung von Hamsun ein. Es gibt nur eine Liebe, die gestohlene. Eines der wahrsten Worte der Menschheitsgeschichte. Konnte Goethe das empfehlen? Aber weiß man bei ihm überhaupt jemals, was er meint? Meint er überhaupt was? Ich warf die Zeitung ärgerlich hin. Hinsichtlich meiner wusste ich nur, mein Gehirn war Zeit meines Lebens über eine ungeheuer harte Unterlage gespannt. Oder ahnt außer mir noch jemand, wie ungeheuer nah die Substanz, die Reife, die Innerlichkeit am Stumpfsinn liegt? Faktisch führt nur das Verbrechen weiter. Der Krisenpunkt. Jetzt kommt etwas für dich, Zilli. Aus Gesellschaftliches. Ergreifend. Das überträgt sich von selbst als moderne Ballade. Wie schon anfangs gesagt, der Künstler findet hier Stoffe. Ich beginne. Little old lady in a big red room. Little old lady, summt Marion Davis. Während Hurst, ihr Freund seit 30 Jahren, in schwerem Kupfersarg, unter dem Schutz einer starken Eskorte und gefolgt von 22 Limousinen, vor dem Marmormausoleum eintrifft. Leise surren die Fernkameras. Little old lady, großer roter Raum, Henna-Rot, sanft Gladiolenrot, Kaiserrot, Purpurschneck. Schlafzimmer in Santa Monica Schloss, à la Pompadour. Luella, ruft sie. Radio. Die Blues, Jitterbug, Zickzack. Das Bürgertum im atlantischen Raum, heiratsfähige Töchter und obliterierter Sexus. Palazzos an den Bs, Daunendecken auf den Fühlen. Die Welt teilen sie ein in Monde und Demi-Monde. Ich war immer Letzteres. Luella, meine Mischung, hochprozentig. Klirren. Letzte Rhapsodie. Little old lady in a big red room. Und weißt du, wie das weitergeht? Die Familie botete sie aus. Nach 10 Tagen wurde das Testament eröffnet und sie war Universalerbin. Nach 6 Wochen heiratete sie einen eleganten amerikanischen Marineoffizier. Dann hätte ich aber wirklich nicht so schön zu dichten brauchen. Großer Vater, das ist wohl ein Lebenswechsel. Was soll denn sein? Und erst auf Seite 5. Ferdinand. Diese Zeitungen haben etwas Unheimliches. Nimm sie fort. Alles Welten, die du nie gesehen. Wohin blickst du? In Dinge, die du niemals warst, niemals wirst, Du reichst nicht hin. Welten von solchen Dingen. Unerträglich. Und draußen beginnt der Angriff auf die Tropen. Westafrika im Vordergrund, aber auch Nigeria. Hier im Handelsteil. Nigeria sucht Filzhüte. Wo bisher 800.000 Menschen lebten, können nun 10 Milliarden ernährt werden. Ein hinströmen. Aber wer strömt hin? Etwa du? Ereignisreiche Umwelt. Neu-Süd-Wales hat seinen kältesten Tag seit 79 Jahren. Schnee in Canberra. Kurzlebige Armeerevolten in Honduras. Und du? Sagen wir es ruhig. Nur spurweise vorhanden. Und wo verläuft die Spur? Im nächsten Temps. Gerd, du? Ja, nimm die Zeitung weg. Das ist zu bitter. Fluten von Unvermögen und Versagen bringen sie über das Herz. Fluten von Heimweh und November. Asien, Afrika, Honolulu ersticken deine Flamme. Granite, massive Eisflächen, Tulpeninseln gehen mit frechen Erlebnissen über dich hin. Du bist verloren. Hast du die körperlichen Kräfte, zu ihnen zu gelangen? Hast du das Geld? Ich übe mich jetzt im Radardenken und führe euch vor, Beispiel 5. Ich bin der Radardenker. Hier gibt es keine Stoffzudringlichkeiten. Ich peile an. Der Mann am Fenster, der Gedankengänger im Eigenheim. Auf die Straße sehen, sich einstellen auf gewisse Einzelheiten, aber sofort zurück in die Mansarde. Ich mache meine eigene Kausalität. Ich halte mir den Kopf frei. Darin muss immer ein Hohlraum sein für die Gebilde. Meine Apparatur arbeitet mit Methode. Immer wieder auf sich allein zu gehen, sich selbst an den Gaumen halten, auf der Zunge schmecken, sein Paprika sein, in sich selbst die Kätzchen pflücken. Viel Ding an sich und eine Prise Säkulum, hallo. Das ist der Radardenker. Zu meinen Grundsätzen gehört, fliehen Sie die Ferne, fliehen Sie die Fülle. Wenn Sie nämlich das alles lesen, kommt immer wieder die Frage. Wenn es nicht dazu gekommen wäre, Atomzerspaltung, Dynamit, Insulin, entbitterte Lupine, was dann? Wie sähe die Sache dann aus? Aber erstens wäre dann vermutlich etwas anderes dazu gekommen, oder es wäre zweitens nichts anderes dazu gekommen. Doch änderte das etwas an den Grundsätzen der Welt? Nein. Fliehen Sie die Ferne, fliehen Sie die Dauer, verflechten Sie sich mit Ihren inneren Beständen, peilen, loten, horten, aber sofort zurück zu den Gebilden. Lesen Sie die Zeitungen, aber sublimieren Sie die Matrizen. Vom Schatten aus auf die leuchtenden Bäume und Blumen sehen. Dies japanische Gartenprinzip. Das bietet Ihnen mein Fenster. Sich im Schatten halten, sich verhalten. Es verhält sich die Welt. Wohl ein Verwandter von Beispiel 2. Pensionär. Damit kommen wir auch nicht weiter. Dieser Autobrodler ist antiquiert. Odol, Aspirin, Pyramidon. Wie das alles Leben gewinnt, weil es so viele benutzen. Unzeitgemäß dieser Hohlraum. Unsere Großeltern konnten Radar denken. Da gab es feine Stellungen. Syndikus. Oder Facharzt für Hals, Nasen, Ohren. Bisschen Rachenpinsel und nachts werden sie nicht gerufen. Vertreter für Suchartschokolade, stark gefragt. Sie brauchten nur den Hörer abnehmen und die Aufträge notieren. Heute müssen sie Tag und Nacht die Krallen draufhalten. Schufte finanzieren, anklopfen. Sich drehen und wenden, schleimig und drohend. Inserate verfolgen, zackig rumwedeln. Studieren sie den Tonfall in der Stimme des Chefs, der abends aus dem Büro geht. Sonst noch was? Alles in allem, Herbert, der halbe Sonntag ist rum und überall nur prekäre Lagen. Ein Gewimmel von Gedanken, Thesen, Strebungen und keine Antwort. Ach, Isaac, sprich. In jeder Sonntagsnummer denkst du, du findest eine Antwort. Ein Ave Maria, eine Liturgie. Aber immer nur diese Interpunktionszeichen und nichts dahinter. Du liest die Zeitung von Anfang bis zu Ende. Auch das Kleingedruckte. Und dann trittst du in den Tag und wenn du etwas gewinnen willst, musst du es angehen mit deinem nacktesten Herzen. Ich denke manchmal, der Schöpfer hat sich gesagt, die brauchen nur 5 Finger. Damit kommen sie aus. Und er hat im Wesentlichen Recht behalten. Also haben wir vielleicht auch im Innern diese 5 Finger. Aber die haben wir nicht. Diese Organisation hat nur Flügel und Flossen. Die Bewegungsbehelfe in unbestimmten Medien. Mit voller Sicherheit bewegt sich nur das Fleisch. Aber das Ganze, einschließlich Geist und Stil und Sitte, was ist denn das? Was soll denn sein? Großer Vater, darf man denn gar nicht mehr von der Zeitung aufblicken und noch etwas Allgemeines fragen? Darf man gar nicht mehr fragen, was mit dem Schöpfer eigentlich los ist? Zum Beispiel im Tiger und Leoparden ist ihm doch das Mörderische und die Blutgier gut gelungen. Aber auch in unserem Innern ist manches, wie es nicht sein soll. Und wie es auch nicht sein möchte. Sie wissen, was das heißt, dass einem das Herz bricht. Meistens betrifft es sie selber gar nicht, sondern jemanden anders, den sie zerstörten. Meistens einen guten Menschen, einen Gläubigen, dem sie alles nahmen. Sie können natürlich sagen, Glauben ist Schuld. Man soll mit dem Furchtbarsten rechnen in jeder Lage. Aber wozu sind dann alle die Lieder da, die so süß klingen auf dem Akkordeon oder auf der Gitarre? Etwas außerhalb des Furchtbaren muss es doch geben. Man liest alle Zeitungen durch, man abonniert auf immer neue, aber man findet nicht weiter, man hat den Sack über dem Kopf, man schlägt um sich, wendet sich an den Schöpfer, man betet zu Gott. Lassen Sie aus dem Spiel. Wenn ihr euch eure Gummisohlen durchlauft, deswegen ist der noch kein Flickschuster. Das nicht. Aber man denkt doch öfter an ihn. Bald kommt die Stunde, wo sie das Gesicht ins Dunkel halten müssen, in den großen schwarzen Schwamm. Dann stürzen über sie die Schatten und aus den Schatten können sie nichts mehr gut machen und nichts mehr sühnen. Sie leben nur weiter in dem, was man von ihnen bis dahin sah und weiß. Vergleiche Nachruf. Sollte man nicht danach leben, ehe die Schatten fallen? Geh ins Kloster, Ophelia! Aber, großer Vater, nun stehen schon wieder Tannenzweige auf den Klavieren, auch Kätzchen vorzeitig. Lesen Sie doch die Adventsartikel. Die Jahreszeiten und christlichen Feste jagen um uns herum noch einmal und noch einmal. Aber dann, großer Vater, was ist denn dann? Sagen Sie doch ein Wort. Was soll denn sein? Und die Schallplattenbesprechungen. Diese Schlager, der Hafen von Adano und die Beine von Dolores wirbeln einem um den Kopf. Ein Ansturm von Zeitschönheiten, labilen, süßen Stimmungen. Dieses Jahr und noch ein Jahr. Aber dann, großer Vater, was ist denn dann? Was soll denn sein? Man lässt den einen für den anderen gut. Der eine ist jung, der andere ist alt. Man glaubt an jeden. Wie ein Gott kommt jeder gegangen, Ariadne Strauß. Aber wenn er dann weggeht, man ist allein und liest wieder die Heiratsannoncen und die Falten kommen, die ruhelosen Nächte. Wo ist denn dann das Heilige? Was ist denn dann? Was soll denn sein? Wer seid ihr denn, geschaffen und geworden? Die Augen unter Tränen und die Herzen hin und her. Schluckt doch endlich euer Inneres und eure Beine und haltet die Schnauze über eure Kaldaunen. Oder wie der Psalmist sagt, meine Seele ist stille zu Gott. Was soll denn sein? Ihr nennt schon heilig, was ich nur doof nenne. Ihr billiger Kremskrams mit Gemüts- und Blasenpanik. Immer schnell aufs Töpfchen. Wenn ihr ahnen könntet, was eine Äone ist. Aber woher sollt ihr das wohl ahnen? Ihr intellektuellen Schimpansen, betreibt nur weiter euren Ausverkauf. Rentner, Huren, Hausbesitzer, alles Freiplatzschnorrer. Wiehern auf der Galerie, wenn in der Szene die Herzen sterben. Was soll denn sein? Wie viele Nächte habt ihr denn alleine durchgestanden? Welche Trauer ohne Geschwätz getragen? Das Nichts, euer Nichts war immer noch durchklimpert von Gebetsmühlen und Schuhschnallen. Wenn ich euch nun sagte, im Dunkel leben, im Dunkel tun, was wir können, das soll sein. Was ereifere ich mich überhaupt? Ihr sagt, ich hätte euch gezeugt. Das ist wohl zu persönlich gesehen und zu mechanisch. An euch habe ich bestimmt nicht gedacht, als ich mit eurer Mutter ging. Ich habe an ganz was anderes gedacht. Ihr Gesicht wurde immer so schön bei der Liebe. Kinder sind fremde Leute. Ihr müsst euch an Älteres halten als an mich, wenn ihr von der Zeugung redet. Hier, habt ihr auch eure beiden Glocken. Das ist auch nur solch eine intellektuelle Frage. Ich will mir den Bart mit ganz was anderem beschmieren. Ich will einen Garten im Sommer sehen. Und will sehen, wie Schnee fällt. Weiter gar nichts. Lasst uns singen aus der Sonntagszeitung. Ist ein fremder alter Strom geflossen, etwas weißer, etwas blauer Nil. Schließlich unter unserer Haut ergossen, sich verzweigt zu Denk- und Liebesspiel. Viel ererbt und einiges erworben, alter Quell, doch Neues auch eräugt. Unser Vater ist schon lang gestorben, doch er hat uns gut und still gezeugt. In den großen Wald ist er entschwunden, in den buschigen auch dunkelgrün, hat sich durch das Unterholz gewunden, erst und männlich, und wir preisen ihn. Zwei Monate später. Wir sind ja nun alle sittlich und geistig gereift. Von dem Gesicht, das ich trinken wollte, habe ich mich getrennt. Ich habe ihr gesagt, sie soll bei ihrem neuen Freund bleiben, mit dem sie mich betrogen hat. Ein Gurkenhändler. Ich rief an, die Stimme klang so sonderbar. Ich komme gerade aus dem Bad, sagte sie. Ich wusste Bescheid. Nimm dein Gebiss raus, schrie ich. Zeige dem Mann, dass du nur noch zwei Zähne im Oberkiefer hast. Ich liebte dich trotzdem, bei ihm erscheint es mir fraglich. Das nahm sie übel. Ich halte mich an meine Frau. Eine famose Person. Mein sicherer Port. Von dem aus unternehme ich meine Vorstöße. Zickzack. In Neukölln ist eine Bar mit Tischtelefon und Saalpost. Da strebe ich heute hin. Das ist der Lebenswille, der Unbändige. Die Mietserhöhung ist abgelehnt. Aber da ich das Warmwasser verweigere, spare ich das Wassergeld schon 6 Jahre lang. Apropos, hat keiner von den Dusseln bemerkt. Das hätte natürlich eine Klage rechtfertigen können. Mein neues Haus in Düsseldorf ist etwas klein, muss 3 Teppiche übereinander legen. Aber dann weiß dort keiner, was ich habe. Und auch da wird es Stänker und Querulanten geben. Die Welt wimmelt von Mietern. Dem hiesigen Verwalter habe ich Auftrag gegeben, nichts zu leisten. Kein Fahrstuhl, kein Fensterglas, kein Ziegel auf das Dach. Lachhaft, diese moderne Zivilisation für solche Raumschmarotzer. Die Wohnungen sind großartig, verglichen mit Hundehütten. Servus! Nichts für ungut. Das ist der Erwerbssinn, der Staatenbildende. Inzwischen habe ich mir auch noch 12 Ultraschallungen verpassen lassen. Man muss mit der Zeit mitgehen. Das ist der Lebensabend im Schatten der Wohlfahrtseiche. Die Polizei benahm sich prima, blieb im ersten Zimmer so lange, bis aus den anderen das Werkzeug entfernt werden konnte. Peitschen, Stricke, Fesselbandagen. Zum Schluss sagten sie, Madame, Ihre Wohnung hat nur 3 Räume. Als Mieterinnen gemeldet haben Sie 5 Täubchen. Wo träumen diese 5 Damen nach des Tages Mühe und Last? Im 7. Himmel, sagte ich, und die Herren lachten. Die Frauenvereine sind hinter der Sinnlichkeit her. Aber das waren tadellose Exekutivvertreter. Das ist die Liebe mit allen Abarten, von der schon ein Chor bei Aeschylus sagt, O Eros, du im Kampfe nie besiegter. Das sind einige Beispiele. Aber sind sie schön? Ist das alles ausgerichtet auf den tiefen Menschen? Wer ist ein tiefer Mensch? War Sokrates ein tiefer Mensch? Er verführte nach Auffassung des Staates die Jugend und starb heiter. Alexander, Mahomet, Eisenhower? Ist das Elementare tief oder das Sublime? Ist die Güte tief oder das Verbrechen? Hätte es nur Märtyrer und Büßer gegeben, wo hielten wir dann? Und wenn wir alle schwiegen? Kein großer Vater mehr, der uns berät. So sinke denn, man kann auch sagen, steige, Faust. Was heißt denn das nun wieder? Offenbar gibt es Wägungen, die sind positiv und negativ. Irgendwo flammt etwas auf und irgendwo erlischt etwas. Irgendwo eine Nova und irgendwo ein Kornstaubmeer in der Asche der Welt. Wo stehen wir? An welchem Punkt der Fauna? Durch welche Flora windet sich unser Schritt? Vieles spricht dafür, es ist ein Herbsttraum. Die Rosen neigen ihr Glas leer. Ein letztes Rinnsal noch an der beschlagenen Wand. Diese Rosen sinken also. Aber aus Wohnungen vom Typ E2 in Wohnblocks auf Pfeilern mit Ladenstraßen, Bädern, Restaurants und sogar einem Hotel für Hausbesuch wird man auf den neuen Flieder blicken. Was fragen wir noch? Was soll denn sein? Wir müssen zum Schluss kommen. Nur noch ein Wort zu unserer geografischen Lage. Man könnte sagen, wir sind Lokalgrößen, abgeschnürte Inselnigger, Sturmböcke. Nein, in ganz Europa sieht es so aus. Ein Diplomat aus dem gesichertsten Land der Erde, kein Deutscher, durch hohe Posten international bekannt, schreibt gutachtlich Folgendes. Bereits war das deutlichste Anzeichen für die völlige und katastrophale Umwandlung der Epoche in jenes letzte Stadium getreten, in welchem plötzlich alle Namen, alle Worte ihren Sinn verloren. Die Zeichen, die der Geist errichtet hat, in Architektur wie in den Werken der Musik, nicht mehr wahr sind. Alles lügt, alles verblasst, um dann plötzlich ausgelöscht zu werden und völlig zu verschwinden. Ungeheuerliche Worte. Hier lotet ein Diplomat, einer aus berühmter Familie alten Stils, bestes Europa in der Strenge des Hierarchischen und mit der Weiträumigkeit der Golfsitten. Er spricht sich mit Einzelheiten über das letzte Stadium der Epoche aus. Nein, wir sind keine Lokalgrößen. Es ist der Erdteil, über den es geht. Der hat sein Joch gebrochen und seine Seile zerrissen. So geht alles durcheinander. Blut, Speichel, Tränen, Samen. Wer will sagen, was das Richtige, was das Wichtige ist? Wir wogen nach allen vier Himmelsrichtungen. Die Windrose ist viel zu klein. Die große Verwobenheit, das Heilige in allem. Immer wieder sein Schicksal auf sich nehmen. Trauer und Licht, Melancholie und Neonbeleuchtung. Hoffart, Unzucht, Ausbeutung und dann die hohen Dinge. Der Becher mit Schierling und die Dornen am Kreuz. Vor wem sollen wir noch knien? Der Alte hat uns auch im Stich gelassen. Die Lage ist bitter. Immer wieder sein Schicksal auf sich nehmen. Ihr, Beispiele und Sprecher, wovor könnten wir noch knien? Höchstens doch vor seinem seltsamen Wort im Dunkel leben. Im Dunkel tun, was wir können. Aber wie ist das wohl zu deuten? Wir brachten Die Stimme hinter dem Vorhang von Gottfried Benn. Unter der Regie von Gerd Westphal hörten Sie Ursula Langrock, Henny Schneider-Wenzel, Friedrich von Bülow Otto Kolin, Kurt Ebbinghaus, Jürgen Goslar, Gerd Keller und andere. Komposition Rolf Hans Müller. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1955.